sitzen hier zusammen und ihr sprecht über Chemie. Ach, es mag ja interessant sein, doch versteht er dich das nie. Nach dem Stress von heute früh schlaf ich so allmählich ein. Und du siehst es und es kann ein Grund für dein Lächeln sein. Gleich schon werden wir ganz verschiedene Wege gehen. Ging's nach mir, ich würde gerne noch eine Stunde bei dir stehen. Doch solange du noch da bist und solange wir uns noch sehen, darf ich so lange noch versuchen, dich besser zu verstehen. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Du sagst, es kann vielleicht sein, dass es dir hier nicht mehr reicht. Vielleicht ist es dort viel besser und vielleicht sogar ganz leicht. Und ich möchte mich für dich freuen, wenn dein Wechsel möglich ist. Denn ich weiß dann, dass es hier nichts bringt und du dort glücklich bist. Und dann würden wir ganz verschiedene Wege gehen. Weit entfernt dort würdest du deine neuen Kreise drehen. Doch solange du noch da bist und solange wir uns noch sehen, solange möchte ich doch versuchen, dich besser zu verstehen. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Noch nie in meinem Leben hab ich mich so reden sehen. Nach einer Plauderei mit dir hab ich den Kopf voll mit Ideen. Und ich mache jetzt Musik, wie ich's nie für möglich hielt. Hab noch nie mit so viel Ehrlichkeit Gitarre vorgespielt. Eines stimmt nicht mehr, vielleicht stimmt es so nie. Ohne dich bin ich nicht einsam, trotz aller Sympathie. Doch solange du noch da bist und solange wir uns noch sehen, solange möchte ich doch versuchen, dich besser zu verstehen. Trotz allem, was geschah, ich freue mich stets, wenn wir uns sehen. Und ich würde gerne leben, dass wir uns ein bisschen doch verstehen. Da da da da da da da da da da da da da.